Lektion 5. Aufgabe 2b. Sprecher 1. Ich bin gerade mit dem Studium fertig geworden. Bisher war es so, dass ich jedes Wochenende nach Hause zu meinen Eltern gefahren bin. Das ist für mich selbstverständlich. Ich habe dann im Zug gelernt oder gelesen. Das hat mir nie etwas ausgemacht. Nun bin ich auf der Suche nach einem Job und schaue mich in einem Umkreis von 250 Kilometern um. Ich finde, heutzutage muss man einfach mobil und flexibel sein, vor allem weil das die Chancen auf einen guten Job erhöht. Andererseits hat man oft auch mehr Freiheit, weil heute viele Firmen verschiedene Arbeitsmodelle anbieten. In manchen Jobs kann man seine Arbeitszeit sogar relativ frei gestalten. Ich denke aber vor allem, dass meine Generation schon ein bisschen kosmopolitischer ist als die Generation meiner Eltern. Für meine Eltern war es noch selbstverständlich, in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu leben, aber ich sehe das anders. Auch die meisten meiner Freunde würden für ihren Traumjob pendeln. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es beschwerlich ist, auf Dauer jeden Tag länger unterwegs zu sein. Aber es gibt immer Mittel und Wege, um für eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu sorgen.